Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Uncasts. Nummer 272 ist angesagt. Countdown zum Nexus-Traum. Genau, und das wird das große Thema heute sein. Natürlich, klar, was kommt denn morgen ab 18 Uhr hier bei Google denn raus mit neuen Sachen? Darüber spreche ich gleich. Dann gibt's natürlich wieder News. Die Community hat auch noch was zu sagen. Und natürlich die App der Woche, diesmal was ganz Besonderes, meiner Meinung nach. Ja, aber wird nur Nischenprodukt sein. Ah ja, egal, trotzdem, mal warten. Gut, Huawei Nexus 6P Daten sind aufgetaucht. Übrigens, wegen den Namen, ja, 6P und Nexus 5X. Ja, ich meine, ist klar, es musste ja was passieren. Ja, bisher war das immer an die Bildschirmgröße gekoppelt. Aber jetzt kann man natürlich die Bildschirmgrößen nicht immer erhöhen und zusätzlich irgendwann gehen dann auch die Nummern ins Lächerliche über. Ja. Und vor allem beim Nexus 5 wäre das ja sinnlos, wenn das jetzt zum Nexus 6, nein, geht ja nicht. Ja. Nexus 7, dann geht auch nicht. Nexus 8, geht auch nicht. Es ist blöd. Und deswegen hier mit diesen Buchstaben, zumindest genauso blöd, aber zumindest eindeutig. Das wird noch für sehr, sehr viele Verwirrungen sorgen. Naja, okay. Aber das Huawei Nexus 6P, da sind jetzt die Daten aufgetaucht und diesmal sind es wohl die richtigen Daten. Es ist also mehr oder minder ein offizieller Leak sozusagen. Ja. Das meiste hat sich da bestätigt dann. Übrigens die frühen Fotos, die veröffentlicht wurden, das freut mich ganz besonders, sind echt. Also für die Leute, die gleich wieder rumgejammert haben, Fakes und Dreck, wie das aussieht, so Mistdesign, wird Google nie rausbringen. Und die Stimmen haben sich geändert. Auf einmal heißt, ja, sieht ja doch nicht ganz schlecht aus, ist auf den zweiten Blick. Na, es ist sowas von durchschaubar, die Leute immer wieder. Es ist echt schlimm. Das muss sowas in der Gesellschaft, muss das so verankert sein, ja. Ja gut, okay, es war also keine Fakes, die Bilder waren echt und es sieht tatsächlich so aus, mit einem 5,7 Zoll WQHD Display, ein sogenanntes Unibody System aus Metall, okay, gut, hört man ja immer gern, ich bin immer skeptisch mit dem Empfang, dann natürlich Android Marshmallow drauf, komme ich gleich später nochmal dazu. Qualcomm Snapdragon 810 V2.1 Prozessor und ich glaube noch niemand hat so Qualcomm ausgesprochen. Ja, Qualcomm oder Qualcomm, ja, also Qual passt ja meistens. Ja. Bei dem 810 ist auch die gute Frage, wie sieht es mit der Temperatur aus? Ist das im Griff? Zusammen mit der Leistung, das ist immer ein Problem, aber hier, dass die Version Nummer 2.1 extra dazu geschrieben wird, das sollte eigentlich bedeuten, dass zumindest mal suggeriert werden soll, alle Probleme sind beseitigt. Ein 3450 mAh starker Akku, 178 Gramm wiegt das Ganze, dann ein Stereo-Lautsprecher vorne, jop, nicht schlecht, und natürlich der lang erwartete USB-Typ-C-Charger-Anschluss, ja, und für schnelle Datenübertragung ebenfalls geeignet, sofern man denn ein passendes Gegenstück dazu hat. Nicht schlecht, das Ganze soll in den Versionen Moment, jetzt muss ich mal gucken, mit 32, 64 und 128 Gigabyte rauskommen. Gorilla Glass 4 ist mit drauf verbaut. Ja, die Kamera soll hier besonders schlechte Lichtverhältnisse berücksichtigen. Also hier wird zumindest mal in dieser Werbung suggeriert, dass die Bilder bei schlechtem Licht besser sein sollen. Das wäre ja zu wünschen. Gucken wir mal, ob da auch wirklich was da davon dann in der Realität ankommt. Fingerprint Sensor, okay, für das Google Pay für mich immer noch ein No-Go, ja, also ein Unding. Ich mag keinen Fingerprint Sensor, da müsste ich was drüber kleben, sieht kacke aus, deswegen ist das schon mal ein ziemlicher, also ziemlich schlecht in meinen Augen, aber natürlich klar für die Leute, die Android Pay beispielsweise benutzen wollen, ja, ist das vielleicht interessant. Ansonsten, das für das Gerät zu sperren, würde ich es nicht unbedingt nehmen. Ist so ziemlich, also ist recht unsicher, muss man sagen. Naja, okay, wahrscheinlich sicherer als das Pattern. Naja, aber ja, Android Marshmallow wird drauf laufen und das bedeutet Now on Tap. Ich hoffe ja, dass das zurückportiert wird noch auf Lollipop. Hoffentlich. Ich möchte auch Now on Tap haben. Und dann auch den neuen Umgang mit den Systemdiensten, so dass Akkus länger halten. Auch das wird sehr interessant sein, ob das dann wirklich so ankommt. Ja, und der Rest ist dann einfach nur Werbesprüche. Ich denke mal, es wird trotzdem, dass wir jetzt schon alles wissen. Ja, trotzdem noch interessant sein. Übrigens soll es auch verschiedene Farben geben. Aluminium, Graphit, Frost und Gold. Irgendwie sehen die fast alle gleich aus. Ja, also bis auf das Graphit noch. Naja, okay. Gut, dann komme ich gleich mal zum nächsten, weil da haben wir noch was. Und zwar, was könnte noch so kommen auf dieser Veranstaltung morgen? Habe ich schon gesagt, 18 Uhr, ja genau. Das LG Nexus 5X ist ja, ist eigentlich fast sicher, dass das kommt. Auch da haben wir die entsprechenden Daten schon vorhanden. So wird es wohl sein. Möglicherweise gibt es ein paar kleine Abweichungen. 5,2 Zoll Display mit 1080x1920 Pixel, also HD-Auflösung, das ist okay. 12 Megapixel Kamera für Videoaufzeichnung ebenfalls. Moment mal, jetzt muss ich mal gucken, weil das hier so blöd ausgedrückt ist. Ja, 12 Megapixel Kamera, ganz genau, und eben die übliche HD-Videoaufzeichnung. Front-Facing-Kamera ist 5 Megapixel. 2 GB RAM, das wäre natürlich, da hoffe ich immer noch, dass da vielleicht noch nachgebessert wird. Das ist mir zu wenig für ein Gerät, für ein neues Nexus-Gerät in diesem Jahr. Viel zu wenig, muss ich ganz klar sagen. Genauso wie der interne Speicher mit 16 GB bzw. 32 GB. Letztes geht ja noch so, aber das ist dann schon die höhere Version. Ich muss mal gucken, vielleicht haben wir ja noch Glück und es ist ein bisschen höher, aber ich befürchte, dass es tatsächlich so ist mit den technischen Daten, dass sich da nichts mehr groß ändert. Ein Prozessor ist ein Snapdragon 808 Prozessor, ein Quad-Core 1,44 GHz, dual, also mit einer Adreno 418 GPU. Ehrlich gesagt, also ganz, ganz ehrlich, das Gerät hört sich an wie ein Top-Gerät von letztem Jahr, von 2014. Ich vermeide jetzt zu sagen, dass es Mid-Range ist, aber also High-End ist es auch nicht. Ich glaube, das kann man durchaus sagen, wenn sich hier diese Daten hier bewahrheiten. Wie gesagt, sieht so aus, aber ich hoffe, dass es noch eine kleine Überraschung gibt. Also da bin ich nicht sehr begeistert, im Gegensatz zum Nexus 6P. Das Teil kann man durchaus als High-End-Gerät bezeichnen. Da wird was gehen mit dem Teil. Und ja, mal sehen. Interessant auch, was ich schon letzte Woche mal erwähnt habe, ein neuer Chromecast soll rauskommen mit schnellerem Wi-Fi. Wi-Fi AC wird unterstützt werden damit. Und Was letzte Woche noch so unklar war, Chromecast Audio wird wohl nicht in dem normalen Chromecast integriert sein, sondern wird ein separates Gerät wohl werden. Also es gibt ein Chromecast Audio, so wie das aussieht. An Chromecast Audio kann man entweder Kopfhörer oder Lautsprecherboxen direkt anschließen und kann dann somit in der Wohnung Lautsprecher mit diesen Chromecasts verteilen. Mit diesen Chromecast Audios und hat dann eben ein komplettes Soundsystem, das auch so mitgeht, wie man das immer so schön hat, ja. Oder eigentlich immer wieder so vorgeführt kriegt, zum Beispiel von LG, die haben sowas, aber extrem teuer. Das hier wäre, so sieht es jedenfalls aus, eine ziemlich günstige Möglichkeit, jeden stinknormalen Lautsprecher in einen Multifunktionslautsprecher zu verwandeln, in jedem Zimmer quasi einen hinzustellen mit so einem Chromecast und dann eben da das so zu nutzen. Das wäre eine schöne Sache. Ich hoffe, dass alles unkompliziert läuft, jedenfalls unkomplizierter als bei einem normalen Chromecast. Wie gesagt, da hoffe ich auch da, dass noch etwas geht. Vielleicht sollten die auch einfach neben dem normalen Zugang für, naja, man hat alle richtige Hardware, den richtigen Router und das richtige Smartphone und dann braucht man gar nichts mehr groß zu machen. Auf einer Seite machen und dann vielleicht noch die Möglichkeit geben für die Leute, die eben nicht die geeignete Hardware haben, zum Beispiel eine Fritzbox, bei der der Chromecast fast gar nicht funktioniert, dass da dann eben Möglichkeit ist, eine Experteneinstellung zu machen, wo man alles manuell einstellen kann. Dann würde es nämlich auch funktionieren. So habe ich das Problem also auch schon festgemacht. Daran hängt's. Gut. Also da können wir einiges noch erwarten. Ich glaube, dass dieser Chromecast Audio richtig gut einschlagen könnte. Musikstreaming ist in aller Munde oder in aller Ohren. Aber das Problem mit den Lautsprechern, das ist meiner Meinung nach noch nicht günstig genug gelöst. Ja, ich kann auch jetzt einen Google Cast Lautsprecher kaufen. Der kostet 200 Euro, hat eine Soundqualität wie eine Box für 30 Euro für eine normale Stereoanlage, ja, das geht gar nicht. Und da werden teilweise Monoboxen angeboten. Ich kann es echt nicht verstehen, dass man sich 2015 sowas überhaupt noch reinzieht. Ja, die Soundqualität ist gruselig. Keine Ahnung, was da los ist. Also da ist mein billiger Verstärker. Naja, gut, okay, 500 Euro ist vielleicht nicht gerade so billig, aber für Audiophile ist es lachhaft, ja. Mit hier diesen für 39 Euro MacCrypt-Lautsprecher-Boxen transportabel, ja. Das pfeift einem soundqualitätsmäßig jeden Bluetooth-Lautsprecher vom Tisch. Das ist schon ziemlich traurig. Ziemlich traurig. Und vielleicht kann hier das Chromecast Audio damit was tun, so dass es erschwinglich ist, zu günstigen Preisen, ein guter Lautsprecher, den man auch super billig kriegen kann, ja, mit einem unglaublich guten Frequenzgang und richtig Bässe, ja, hier anzuschließen und dann geht's. Weil das Problem ist eben beim Audio auch der Resonanzraum, ja, so ein kleiner Bluetooth-Lautsprecher. Der super süß und kompakt irgendwo überall reinpassen soll, ist zwar ganz toll, aber man könnte ja eine richtige Lautsprecherbox mal nehmen, ja, und das dann anschließen und dann geht's eben rund. Ja. Oder vielleicht sogar ein Boxenpaar sogar. Man glaubt nicht, es gibt noch Stereo-Sound. Ja. Das gibt's noch. Gut. Da warte ich also auch drauf. Hohe Erwartungen hier an den neuen Chromecast und an das Chromecast Audio. Da bin ich sehr gespannt. Und dann haben wir natürlich noch so eine ganz kleine, klitzekleine Kleinigkeit. Android 6.0 Marshmallow soll natürlich kommen. Das wird vorgestellt werden, wie ich schon gesagt habe, mit dem Huawei Nexus 6P. Da soll das drauf laufen. Vermutlich auch im Nexus 5. Und da werden wir dann mal hier sehen können, wie das Ganze aussieht. Und zwar ist es ja so, dass die die Entwicklerversion jetzt schon seit geraumer Zeit draußen ist, also allzu große Überraschungen darf man nicht erwarten. Aber die große Überraschung könnte sein, dass eben die offizielle Version für Normalsterbliche an diesem Tag angekündigt wird, eben auch zusammen, oder das ist sehr wahrscheinlich, dass es angekündigt wird, zusammen mit diesem Nexus 6P. Und da werden natürlich noch ein paar Feinheiten geändert werden, geändert worden sein, natürlich, klar. Die Entwickler werden leider, muss man sagen, auch als mal hin und wieder überrascht, ja, wo dann so ein paar Änderungen auftreten. Komme ich gleich nochmal dazu bei dem neuen Google Play Service, da wird es auch so sein. Man kann hier auf den Screenshots und sehen die aber hauptsächlich von der Developer Preview stammen, dass hier das alles sehr, sehr, sagen wir mal, ähnlich ist wie beim Lollipop, nur dass eben einige neue Funktionen integriert wurden, eine neue API komplett und ein paar kleine Überarbeitungen, ja, designmäßig, aber das ist wirklich nicht so gravierend. Aber die Unterschiede unter der Haube sind offenbar so gravierend, dass Google Android 6.0 Versionsnummer vergibt für Marshmallow und nicht etwa 5.5 oder sowas. Oder 5.2 gar nur. Und das heißt, da ist schon einiges geändert worden. Und wenn man sich das anguckt mit diesem Tap on Now, heißt es, glaube ich, muss ich erst dann gewinnen, Tap on Now, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch diese Bedienung, diese Funktion, das System in eine ganz neue Version oder eine ganz neue Dimension bringt, bei der Benutzung des Smartphones. Allerdings, und da muss ich auch gleich hier skeptisch dazu sagen, muss die Texterkennung besser werden. Ich weiß nicht, was in den letzten Wochen los ist hier, nur ich bin absolut nicht mehr zufrieden mit der Texterkennung von Google Voice. Ja, also das versteht manchmal Sachen, die habe ich niemals gesagt. Und sowohl in Englisch als auch in Deutsch. Außerdem sitzt der Sätze, die richtig verstanden wurden, nach einigen Sekunden auf einmal übersetzt er die in eine andere Sprache und die überhaupt keinen Sinn mehr gibt. Das ist mir also äußerst seltsam. Und da wäre ich doch mal interessiert, woran das liegt. Vielleicht liegt es ja an einem internen Umbau eben für dieses Android Marshmallow, dass da eben vielleicht momentan etwas, sagen wir mal, eine Störung vorliegt. Ich habe leider noch nichts groß drüber gelesen, also von daher kann es auch sein, dass es einfach nur etwas ist, wo nur jetzt ich so empfinde. Ja, ich weiß nicht, also noch ein paar Wochen vorher ging eigentlich Google Voice super gut und jetzt habe ich massive Schwierigkeiten damit. Naja, schauen wir mal. Also ich hoffe, dass dann dieses Now, Tap on Now oder Now on Tap, keine Ahnung, Mensch, Mist, dass es dann hier etwas besser funktioniert. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es da auch einen Backport gibt auf 5.1.1, weil die Funktion will ich unbedingt haben. Das auf dem Sony Xperia Tablet Z3 Compact, da wird dieses Marshmallow auch drauf kommen. Das wurde von Sony schon angekündigt, aber das wird noch Ewigkeiten dauern, da brauchen wir keine Illusionen zu haben und es wäre das erste Mal, wo es dann nach Ewigkeiten heißt, nee, kommt doch nicht. Ja, also deswegen hoffe ich auch für die Leute, die eben jetzt nicht das Glück haben, einen Hardwarehersteller zu haben, die jetzt das mitmachen einfach so, dass die dann auch in den Genuss dieser Funktion kommen. Ich denke, dass man das sicherlich mit einem Google Now Update und den Google Play Services zusammen durchaus noch was machen könnte. Ja, übrigens, das Nexus 5X, das wird vermutlich auch das Nexus 6P wird vermutlich nur online erhältlich sein. Das 5X soll übrigens für einen recht guten Preis meiner Meinung nach $379 kommen. Allerdings, wenn man das dann wieder in Relation sieht zu den Leistungsdaten, ja, ist das also auch nur okay vom Preis her. Da gibt es günstigeres mit besseren Daten. Ja, ist aber halt auch kein Nexus, das muss man natürlich auch sagen. Aber nichts Genaues weiß man noch nicht. Morgen wissen wir mehr. Und tja, ich werde euch leider nicht verschonen. Im nächsten Uncast wird es dann natürlich einen großen Rückblick geben auf diese Funktion. Ich wage noch nicht mal im Traum daran zu denken, dass ich schon eins von diesen Geräten, wie zum Beispiel das Chromecast Audio, nutzen kann, um euch das dann gleich nächste Woche zu zeigen. Das geht leider, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren. aber ja, hoffen wir mal das Beste. Dann kann ich euch wenigstens das hier aus Berichten von Videos und so weiter wiedergeben. Und da werde ich auch einiges verlinken, keine Angst. Komm ich mal zu den News, ne? Geht's natürlich gleich weiter mit Google, klar. Ja, und da hätten wir zum Beispiel Google Play Services 8.1, eben schon erwähnt. Noch ist das Ganze sehr unspektakulär für Endbenutzer, aber bald sehr, sehr, sehr wichtig. Denn spätestens dann, wenn die Entwickler anfangen, diese neuen Funktionen, die wirklich fantastisch sind, in ihre Apps zu integrieren. Einige davon sind wohl nur, wie es aussieht, für Marshmallow zu gebrauchen, beispielsweise die Rechtevergabe, die dann eben ermöglicht, entsprechend für jede App separat Rechte zu vergeben und zu sagen, nein, zum Beispiel diese App, die sollte keinen Zugriff auf die Kamera haben. Mal sehen, wie sich das so bewährt. Ich bin auch sehr, sehr skeptisch, weil oftmals die Leute gar nicht wissen, gar nicht begreifen, warum jetzt eine App Zugriff haben muss auf zum Beispiel die Telefonkontakte oder warum diese App auf einmal für kostenpflichtige SMS zu versenden Zugriff haben muss. Allerdings wird auch die Ausdrucksweise geändert, so dass vielleicht weniger Verwirrung stattfindet. Also wenn dort steht, kostenpflichtige Dienste wird genutzt, dann werden die meisten sagen, nein, will ich nicht. Obwohl das eine dringend notwendige Funktion zum Beispiel ist, wenn man beispielsweise Hangouts benutzt, dann muss man das angeben, weil Hangouts könnte ja SMS verschicken und die können was kosten, ja, wenn man keine Flat hat. Also muss zum Beispiel Hangouts Zugriff auf die SMS haben. Hangouts wird sowieso Zugriff erhalten, das ist ja eine App, die vorinstalliert ist, aber jetzt nur als Beispiel. Ja, wenn, man könnte genauso gut eine andere Messaging-App dann nutzen. Und da wird bestimmt, oder da wird auf jeden Fall die Kommunikation geändert, das wird alles einfacher gehalten, so dass die Leute dann auch nicht zu stark verwirrt sind. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Sonst gibt es nämlich hier noch mehr negative Einträge auf den auf dem Marketplace, auf dem Play Store. Ich bin immer nur beim Marketplace. Ja, App-Invites soll es ja dann auch geben. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Man kann also dann quasi jemand einladen dazu über die Google Contacts, zum Beispiel über Mail, dann auch Leute dazu einladen, die App zu probieren, eine neue App zu probieren und so. Auch interessant. Ja, Ambient Mode Maps, da soll es auch wegen Stromverbrauch etwas besser sein. Also da wird so, sozusagen ja, etwas farbenschwächere Version von dem Map Screen gerendert bei bestimmten Voraussetzungen, um damit eben den Stromverbrauch weiter zu reduzieren. Nicht schlecht. Ja, es wird noch einiges anderes geben, vor allem eben diese Sache mit den, ja, sagen wir mal, Erkennen von anderen Geräten über diese Nearby Funktion, die jetzt in Google Play Services integriert sind, so dass zum Beispiel dann eben entsprechend mit einer App, hoffentlich ist das auch in Hangouts integriert, jemand, der in der Nähe ist, ja, angeschrieben werden kann. Und natürlich auch eventuell Daten übertragen werden können. Ja. Anschreiben ist vielleicht ein bisschen sinnlos, aber wenn man zum Beispiel jemand eine Datei rüberschicken will, dann wird es natürlich sehr, sehr vorteilhaft, wenn man nicht erst hier über Google-Account und Cloud und alles Mögliche gehen muss, sondern dass das Handy gleich erkennt. Ah ja, das ist ein anderes Android-Gerät, Freigabe, ja oder nein? Ja, okay, gut, dann kann man Datei schicken, zack. Ja. Also so, das wäre zum Beispiel so eine Anwendung. Ja, dann, ich habe einen kleinen Tipp für euch, und zwar immer wieder wird es im Internet gefragt, und habe ich gedacht, oh ja, warum mache ich da nicht mal kurz eine Kleinigkeit, damit ihr das ganz leicht da sehen könnt, wie das funktioniert. Und zwar, wie man mit Google Drive direkt ein Dokument einscannen kann. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Die Funktion gibt es schon in Google Drive, kein Problem. Google Drive öffnen, ja, dort auf das Plus und im roten Kreis tippen, dann auswählen Scan. Dann kann man das Dokument einscannen. Dort kann man das dann auch, nachdem es eingescannt ist, drehen. Ja, wenn das Dokument ganz komisch aussieht, total, man kann kaum noch was erkennen und so, keine Panik, das ist eine Einstellungssache. Da kann man nämlich, wenn man auf die kleine Palette drückt, da kann man nämlich einstellen, ob man zum Beispiel schwarz-weiß das Bild sehen will, sogenanntes Color Drawing. Oder einfach nur Color, also mit Farben, oder einfach nichts von alledem, dann gibt es keine Nachbearbeitung. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt einfach nur Dokumente habt, hier die jetzt, wo jetzt nur was Gedrucktes drauf ist, dann könnt ihr zum Beispiel Black and White benutzen oder auch das Color Drawing, falls es farbige Texte sind. Für andere Dinge, wo zum Beispiel Bilder drauf sind, also wie Flyers oder so oder Anleitungen mit Bildern, da würde ich dann empfehlen, lieber Color zu verwenden oder eben None, das heißt keine Bearbeitung. Und da sind dann die besten Ergebnisse vorhanden. Dann habt ihr das, dann wird das abgespeichert in euer Google Drive als PDF-Datei. Und so ein bisschen schade, muss ich sagen, finde ich das auch. Wer übrigens jetzt nicht unbedingt das im Google Drive haben muss, aus was für Gründen auch immer, der kann übrigens das Ganze ohne Speicherplatzverbrauch, also quasi kostenlos, abspeichern, ja, indem er das einfach auf Google Fotos macht. Ja, mit der Bildbearbeitung, mit der Verbesserung, die man dann nachträglich noch machen kann, kann man auch die meisten Dokumente sehr gut leserlich machen. Dazu erhöht ihr die Helligkeit stark und diese Pop-out-Funktion auch extrem stark. Dann kommt die Schrift sehr, sehr gut raus. Da könnt ihr dann natürlich auch variieren, wenn natürlich Bilder drin sind, könnt ihr das nicht so übertreiben, damit man von den Bildern noch was vernünftig erkennen kann. Und dann habt ihr das Dokument quasi als Bild abgelegt in Google Fotos und es verbraucht keinen Speicherplatz. Hier wird es eben, das auch ist im Prinzip auch nur ein Bild, ja, aber das wird als PDF-Datei abgelegt und damit verbraucht es natürlich Google Drive Speicherplatz. So, und um das Ganze noch einfacher zu machen, ich habe ein kleines Video gemacht. Da könnt ihr sehen, wie ihr einen Shortcut anlegt auf dem Homescreen, sodass ihr quasi direkt im Dock oder im Homescreen einfach nur auf das Eigen drücken könnt und dann wird sofort der Scan-Vorgang quasi gestartet, könnt ihr sofort das Dokument einscannen und wird dann abgespeichert. Ihr könnt sogar bei diesem Icon im Vorfeld schon festlegen, wenn ihr auf dieses Icon klickt, wo denn das Dokument abgespeichert werden soll. Sehr, sehr praktisch meiner Meinung nach. Ja. Dann nächste Sache: Gmail hat neue Funktionen bekommen. Ja. Mailinglisten beispielsweise kann man jetzt ganz einfach verlassen oder auch Absender blockieren. Dabei ist es nicht so, dass er dann im Spam-Ordner landet, ja, sondern es wird einfach der Absender blockiert. Meiner Meinung nach eine interessante Funktion. Auch das mit der Mailingliste ist sicherer, wenn man unsubscribe quasi über das Gmail macht, als unsubscribe über die Nachricht, über den Link in der Mail. Denn das wird oftmals dazu genommen, um eben ein Signal festzustellen, ja, hier, da ist das los in der E-Mail-Adresse. Gut, das kann man zwar auch nicht ganz ausschließen, wenn wir über die Gmail-Funktion gehen, aber trotzdem hat man da noch quasi eine Zwischenstation dabei und so kann man dann eben diese Mailinglisten einfacher verlassen. Vor allem geht es dann relativ schnell. Leider ist nicht groß bekannt, wie das jetzt im Einzelnen im Hintergrund funktioniert. Wird da einfach nur diese Adresse dann angemailt quasi dasselbe, was man selbst machen würde? Oder wird die Mailingliste dann einfach ins Nirvana geleitet, aber es wird keine Nachricht zurückgeschickt an die Mailinglist? Das ist natürlich eine Frage, die man dann wohl noch zu beantworten hat. Und trotzdem sehr, sehr praktisch finde ich, vor allem wenn man gleich mehrere Sachen, also aus mehreren Sachen, aus mehreren Mailinglisten quasi raus möchte. Oder ständig genervt wird von irgendeinem Absender, dann kann man das halt hier auch recht schnell machen dann. Google aktualisiert auch die Spracheingabe. Tja, ich habe es eben schon mal angesprochen. Das ist auch dringend notwendig, meiner Meinung nach, weil die Probleme bei der Erkennung sind momentan massiv. Vielleicht ist das aber auch das Problem bei der Erkennung, weil nämlich hier gerade offenbar im Hintergrund rumgewerkelt wird. Google hat eine neue Technologie gemacht, um eben um eben Voice Search massiv zu verbessern. Jetzt kann es, oder ich hoffe es, dass es nur ist wegen der Umstellung jetzt, die da im Hintergrund läuft, weil also im Moment, wie gesagt, bin ich überhaupt nicht zufrieden. Für mich ist im Moment das Google Voice kaum noch nutzbar, aber ich denke mal, das wird hier vielleicht zusammenhängen mit dieser Umrüstung. Ne? Also, ihr glaubt nicht, was für Probleme man da hat, um einfache Dinge wie zum Beispiel Play Rabbit Raiders on Spotify. Ja, das kann man vergessen. Das geht einfach nicht, weil er das Wort Rabbit einfach nicht verstanden. Da muss man wirklich richtig, richtig das betonen. Rabbit, ja, Rabbit. Das hört sich so lächerlich an, ja, aber ansonsten erkennt er das Wort Rabbit nicht und macht Rapid draus. Was soll das? Das ist früher nie passiert, nie. Also, das muss ich hier mal loswerden. Tja, der Google Now Launcher wird auch aufgepeppt oder wurde aufgepeppt. Einfach so. Ja, und ja, da gibt's so einige Sachen, ja, wo ich eigentlich nur den Kopf schütteln kann. Hier ist mal ein Posting. Ausnahmsweise bin ich da nicht einer Meinung mit den Machern von Android Central, denn da wird sich drüber beschwert, dass der Launcher einfach so geändert wurde. Ja, das ist der Google Now Launcher. Und eigentlich sollte man wissen, dass der Google Now Launcher integriert ist in die Google Search App. Also ich finde, das könnte auch jemand wissen, der nicht unbedingt jetzt ein Superprofi ist. Das steht nämlich in der Beschreibung, soweit ich weiß, auch richtig drin. Ja. Und deswegen sollte es eigentlich keine Überraschung sein, dass wenn die Google Search App geupdatet wird, dass dann auch eben der Launcher mit geupdatet wird, weil der Launcher integriert ist. Das, was man hier so herunterladen kann als Launcher, ist im Prinzip nur so eine, wie soll ich sagen, so ein Zusatz, den man eben dazu benötigt. Aber die Hauptgeschichte, die ist ja bei dem Google Search mit drin und genauso wie das Google Now in dieser Google App enthalten ist, ja, und wenn eben die Google App geändert wird, dann kann sich auch was am Google Now ändern. Okay, diese Änderung ist eigentlich ganz okay. Klar, es wird nicht jeden freuen, dass jetzt zum Beispiel statt horizontal vertikal gescrollt wird, ja, bei den Apps, also nichts mehr mit den Seiten, die man hat, sondern es wird jetzt in einem Rutsch von oben nach unten gescrollt. Ja, das war eigentlich früher auch mal so. Google hat es da wieder geändert, hat offenbar auch einen Grund, warum das so geändert wurde. Und jetzt wird natürlich groß gejammert, was das soll, Frechheit. Google ändert einfach was am Launcher. Natürlich ändert Google einfach was am Launcher, weil das ist ein Update. Und schlimm, wenn sich dann nichts mehr ändern wird am Launcher. Und ja, also ist nun mal so. Das ist auch wahrscheinlich ein Vorbote schon zu dem Marshmallow. Ja, bei Marshmallow, soweit ich weiß, wird nämlich auch vertikal statt horizontal gescrollt. Und das ist eine Vorbereitung, um eben hier das optisch auch anzupassen. Und das wird wohl halt auch so dann weitergehen. Ja, da wird auch noch eine nach der anderen App geupdatet werden. Man konnte es sehen, einige wurden auch schon hier mit einem Update versehen. Und es wird sicherlich nach der Ankündigung noch deutlich weitergehen. Vielleicht sind sogar schon einige Apps geupdatet worden, die dann einfach nach der Vorstellung nach und nach aktiviert werden von dem Aussehen her, dass es dann eben sich da was ändert. Und natürlich, Änderungen sind gut. Das wäre nicht Android, das wäre nicht Google, wenn sich da nichts ändern würde. Ja, also ich weiß, die Leute haben oft Probleme mit Änderungen und kommen damit nicht zurecht oder so, aber irgendwie, tja, ist halt so bei Google fertig. Wer immer das Gleiche haben will, der muss, ja, was muss dann da, eigentlich macht das keine Firma mehr, kann sich keiner mehr leisten, ja. Man könnte vielleicht sollte mal jemanden basierend auf Android eine Oberfläche machen, die sich nie ändern wird. Ja, nie. Die immer gleich bleibt. Bin gespannt, wie lange es die dann gibt. Tja, die neue Pebble Round ist vorgestellt worden. Unverhofft kommt oft, wie es immer so schön heißt. Ha! Auf einmal war sie da. Da habe ich auch überhaupt nicht damit gerechnet. Nachdem ja die Pebble Time veröffentlicht wurde, kam jetzt auf einmal, habe ich eine Mail bekommen mit der Veröffentlichung von der Pebble Time Round. Und das ist, wie der Name schon vermuten lässt, eine runde Uhr, ja, die auch recht klein ist im Vergleich zu den meisten anderen Smartwatches. Und genau da sollen die Leute angesprochen werden, die jetzt sagen, nee, so ein riesen Klopper am Handgelenk, das möchte ich nicht haben. Ich möchte eine unauffällige Uhr haben. Und da ist diese Pebble Time Round sehr, sehr interessant. Wenn der Preis nicht wäre, die Pebble Time kostet $249. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann soll die Version Entschuldigung, meine Stimme versagt gerade, ich weiß nicht warum. Soll die Version, die es hier gibt, in Europa 299 Euro kosten. Was soll denn das wieder? Das würde aber auch dem Vorgehen entsprechen, was bei den alten Pebbles immer der Fall war. So wurde das nämlich immer gemacht. Naja, ja, jetzt muss ich mal einen Bonbon in den Hals nehmen, was gerade los ist hier. Hallo? Ja, hallo, jetzt so, jo, ich habe ja ein Problem mit der Stimme, was geht denn ab hier? Quatschen wieder so viel, Mensch. Das ist es. Naja, okay. Also, Pebble Round, Time Round. Das wird immer komplizierter mit denen ihren Namen. Es soll es in fünf verschiedenen Ausführungen geben. Ja, finde ich sehr, sehr ansprechend auch. Das Ganze. Von den technischen Daten her darf man jetzt natürlich nicht groß Riesenänderungen erwarten. Die entsprechen also so in etwa der Time dann ganz normal. Perfekt für schöne Watchfaces und Notifications eben, was man eben sonst mit der Pebble die ganze Zeit auch so machen konnte. Ja. Und Quick Charging, ja, ist ja in aller Munde, ist natürlich vollkommener Blödsinn, ich habe das schon tausendmal gesagt. Quick Charging, einfach mehr Power am Netzteil und schon habt ihr in jedem modernen Gerät, USB-Gerät, einen Quick Charge, aber okay. Quick Charging, 15 Minuten kriegt man einen Tag. Das gab es bei der Pebble auch schon vorher. Ich habe hier ein Ladegerät. Das benutze ich schon seit eh. Das hat 2,4 Ampere. Wenn ich da die Pebble anschließe, ist in kurzer Zeit ist die Pebble voll geladen und ja, 7 Tage nutzen. Und daher 15 Minuten, ich glaube, da ist mein Charger, mein Ladegerät wesentlich schneller. Also ich glaube, in 15 Minuten hat er mindestens Saft für 2 oder 3 Tage drauf gemacht. Gut, wie auch immer. Hangouts 5 soll kommen und soll animierte GIFs hier mitbringen. Das mag für einen mag das ein absoluter Gräuel sein. Ja. Andere warten da drauf schon Ewigkeiten und sagen, ja, das, solange das nicht geht, dann da kann ich ja das Hangouts gar nicht nutzen. Ja, dann nutze ich lieber eine andere App, die das schon kann. Offenbar hat Google jetzt endlich das gehört, endlich nachgegeben und bei Hangouts 5 soll das jetzt also möglich sein. Außerdem, für mich viel wichtiger, also ich mag GIFs, ich habe nichts gegen GIFs, aber für mich viel wichtiger ist, dass es auch ein Problem, dass auch ein Problem behoben werden soll mit Lags. Ja, und das habe ich schon des Öfteren beobachtet, ja, dass man, wenn man eine Nachricht schreibt, dass da oft es zu lange dauert, bis die verschickt wird, beziehungsweise man sieht, jemand hat geschrieben, hat die Nachricht abgeschickt auch, aber man bekommt die nicht. Das dauert eine ganze Zeit lang, bis die dann eintrifft. Und da werde ich immer wieder nervös, vor allem wenn ich dringend eine Antwort benötige. Ein andermal geht das total schnell. Ja. Sollte man mal die Anzeige auch endlich reparieren. Da wurde jetzt nichts darüber gesagt, aber die Anzeige ist definitiv kaputt. Also man sieht, wenn jemand schreibt auf dem Handy, das geht nach kurzer Zeit weg, dann sieht man gar nichts mehr. Dann sieht man auf einmal, dass der Kontakt sogar offline ist, also das wird dann so ausgegraut. Nicht offline, sondern halt nicht mehr am Gerät, dann wird es so ausgegraut. Dann kommt die Nachricht auf einmal. Irgendwann. Ja. Also die Anzeige ist gerade für ein Hindern. Ich möchte eine komplette, richtige Anzeige haben. Ja, der hat jetzt sein Handy angeschaltet, wenn der Kontakt natürlich frei gibt, klar. Ja, jetzt schreibt er. Und wenn der aufhört zu schreiben, dann muss die Nachricht eintreffen. Wenn das Icon, dieses schöne animierte Symbol, ja, tipp, wenn das aufhört, dann muss die Nachricht eintreffen. Ja. Fertig. Das ist alles so total verwirrend, da wird man echt nervös, wie gesagt, vor allem, wenn man dringend eine Nachricht erwartet. Ja, ja, es passiert, dass ich am Handy hocken schreibe und antworte und dann erwarte ich eine Antwort. Okay, ja, schreibt. Ja, schreibt. Wie jetzt? Jetzt offline? Wieso macht denn jetzt das Handy aus? Ja. Und dann, ah, okay, da kommt die Nachricht. Obwohl derjenige schon längst als nicht mehr am Handy angezeigt wird. Was soll das? Also das könnte Google auch besser machen. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich vorhin auch gemeint habe. Es ist der Wurm drin in vielen Diensten momentan. Ich hoffe, dass Google irgendwann mal die Zeit kriegt für so kleinere Bugfixes, ja, die ich total nervig finde. Wo ist die Perfektion bei Google geblieben, Mensch? Unglaublich. Ja, zuletzt hat noch Silent Circle was für die Welt im Petto, nämlich ein neues Blackphone. Das Blackphone 2 startet, der Verkauf startet, oder ist gestartet, ist jetzt verfügbar. Ja, und das Ding gibt's ab $799, ein ganz schön happiger Preis, gibt's momentan nur in den USA. Und angeblich soll das Blackphone 2 also einen noch nicht erreichbaren Sicherheitsstandard bei einem Android-Phone erreichen. Bei den technischen Daten lassen die sich auch nicht lumpen. Ein 5,5 Zoll Display, 1080p, 3 GB RAM, ja, also mehr als das neue Nexus. Ein Octa-Core-Prozessor, 3060 mAh Akku. Und das hört sich doch alles sehr, sehr schön an. Silent OS ist drauf, oder das Skin von Silent OS, um das Ganze eben etwas abzusichern. Dazu gibt es jede Menge Encryption-Tools, die vorinstalliert sind und auch stark verschlüsselte Kommunikations-Apps, so dass man hier ja offenbar sagt, okay, das Teil ist ziemlich gut geeignet für sichere verschlüsselte Kommunikation. Ja. Was natürlich auch bedeutet, dass der andere auch diese Apps zumindest haben muss. Und wenn dem sein Android-Gerät dann eben kompromittiert wird, nützt es auch nichts, dass man mit einem super sicheren Blackphone 2 dem eine Nachricht geschickt hat. Ja. Tja, so ist das halt nun mal. Aber Für Firmen beispielsweise ist es doch interessant, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter eben mit Blackphones ausgestattet sind, dann ist die Sicherheit bei der Kommunikation innerhalb des Unternehmens zum Beispiel sehr, sehr interessant, weil die ja dann die gleichen Geräte haben. Gut, dann komme ich mal zu den Communities an. Und zwar Japan und die Angewohnheiten. Ein schönes Video hat der Fernand geschickt. Ganz toll mit GoPros aufgenommen. Die Straßen von Japan. Ja, wir hatten da eine kleine Diskussion, ein paar kleine Anmerkungen wegen den Autos, die eben dort fahren. Ist ja nicht ganz so meine Sache mit diesem Benzin vergeuden, ja, für solche Sachen, also Rasereien und so bei, also ich mache immer so Minusrekorde, ja, das heißt, ich versuche immer wieder ein neuer Spritsparrekord aufzustellen. Übrigens ist mein Rekord bei 2,8 Liter auf 100 Kilometer, Super E10, ja. Bin ich auch stolz drauf, ja, sehr brav bin ich da gefahren, ja, aber nicht geschlichen, das muss man auch sagen. Ich fahre schon normal, aber eben nicht aggressiv. Und mit meinem, gut, ich bin unfair mit dem Hybrid mit 2,8 Liter, das schafft man dann schon, ne? Jetzt in der kalten Jahreszeit werde ich wieder einen Schnitt von 4,4 haben, klar, weil wenn es kälter ist, wird es auch ein bisschen wie gesagt, der Benzinverbrauch natürlich ein bisschen steigen, ganz klar. Aber es geht auch, wie der Fernand dann auch richtig sagt, es geht eigentlich nicht um die Autos an sich, sondern um die Lebenseinstellung, die hier vermittelt wird. Denn wie alles in Japan wird das auf die Spitze getrieben. Und das finde ich eigentlich auch gar nicht so schlecht, ja. Diese Auto-Verrückten, die hier ihre Autos auftunen und perfektionieren, ja, und zwar in einem Maße, das selbst für die Autoschrauber in westlichen Regionen schon beeindruckend ist, ja, ist natürlich nur bezeichnend, ja, für die Sachen. Wenn etwas in Japan gemacht wird, dann wird's richtig gemacht. Und das finde ich ganz schön, und man kriegt hier ganz nebenbei einen guten Einblick in die japanische Kultur, wie auch hier geschrieben wird. Ich lese ganz einfach mal vor die Antwort von Fernand hier auf die Sache, auf meinen Post mit dem Spritsparen und so weiter. Sehr löblich, ich zumindest habe neben Spritvernichter, Supercar auch noch normale Sparwunder für den Alltag im Fuhrpark. PS-Monster sind eine aussterbende Spezies, die ich noch so lange genießen möchte, wie es möglich ist. Mein nächster Daily Driver könnte ein Hybrid werden. Dann nehme ich die Spritspar-Challenge. Ui, was Wörter. Mit dir auf, Rio, wollte das Video auch nicht mit euch teilen, um euch zu einem Spritfresser zu überzeugen, sondern weil es ein toll gemachter Beitrag ist zur japanischen Kultur und Lebenseinstellung. Das ist natürlich etwas, was ich total unterstreichen muss hier bei dem Film. Und natürlich, klar, erstmal, ich nehme die Herausforderung auf jeden Fall an, ja, wenn du Wettbewerbe mit mir machen willst, kein Problem, ja. Und klar, natürlich, also der Film ist extrem tiefblickend, und habe natürlich gleich gewusst, was du gemeint hast damit. Denn, also wenn ich das so sehe, oh, Japan und dieser Lifestyle, ja, dann, ja, möchte ich mich eigentlich nur in den Flieger setzen, hinfliegen, ja, auch wenn leider, leider die Regierung auch immer mehr in Ungnade bei mir fällt. Aber okay. Nichts ist perfekt. Auch nicht Japan. Ja, dann kam noch was von Matt Spike. Und zwar zu der Sache mit Cyanogen. Da gibt es ein paar kleine Neuigkeiten. Oder da gibt es eine Neuigkeit. Und zwar, dass Cyanogen Mod die möglichen Geräte erweitert, bei der man auch diese CyanogenMod Mod installieren kann. Ja, aber nach dem ganzen, sag ich mal, nach dieser ganzen Verschiebung Richtung Microsoft-Lager und diese scheinheilige Darstellung, wenn man sagt, ja, Google ist böse, ja, Google nicht vertrauen, dann schwenkt man auf Microsoft-Apps, also nicht falsch verstehen. Ob Microsoft oder Google, das kann jeder selbst entscheiden, aber zu sagen, man geht weg von den Google-Apps wegen Datenschutz und geht dann zu Microsoft, das ist, also ich weiß nicht, das ist Blödsinn. Ja? Das ist so ein typischer Fall vom Regen in die Traufe kommen. Ja? Das ist einfach hirnrissig sowas. Egal. Aber von daher ist natürlich noch die Frage, ob das jetzt positiv ist, wirklich positiv, oder nicht. Ja? Also, naja, okay, es sind halt mehr Geräte zur Verfügung, stehen zur Verfügung, auf denen ihr jetzt mikrofiziertes Android draufkloppen könnt. Okay. Gut, dann komme ich zur App der Woche. Und zwar hat es diesmal eine App erwischt, wie gesagt, schon für eine Nische. Und das Ganze ist für NFC. Und das nennt sich NFC Tools. Diese kleine, schlanke App ist erstmal sehr erfreulich mit 4,8 Megabyte, auch sehr, sehr ressourcenschonend, geht ab Android 4.0 los und kann dann Tags, NFC-Tags auslesen, und zwar besser als die Sachen, die normalerweise an Bord mitgebracht werden bei solchen Geräten. Zum Beispiel habe ich hier einen Tank-Transponder von einer Tankstelle. Und wenn ich den an mein Sony halte, kommt einfach nur Read-Error, NFC-Read-Error, klar. Habe ich aber das NFC-Tool gestartet und halte das dran, dann wird der komplett ausgelesen und alles, was übermittelt wird, kann ich sehen. Bits und Bytes, alles da und kann dann entsprechende Rückschlüsse ziehen. Das finde ich sehr, sehr schön. Man kann mit diesem Tool auch NFC-Tags programmieren, und zwar mit relativ viel Komfort, muss ich sagen. Es gibt auch eine Funktion, ich starte es gerade mal hier, es gibt auch eine schöne Funktion, bei der man Tags kopieren kann. Ja, auch eben den Speicher auslesen, klar, habe ich gemacht, den Speicher formatieren oder mit einem Passwort schützen, das Passwort auch wieder entfernen, und ganz interessant, ja, Erase Tag natürlich, wenn den Tag komplett zu löschen, und Vorsicht bei dieser Funktion, Lock Tag. Wenn man einen Tag lockt, dann ist das rum. Das heißt, man kann das nicht wieder aufheben. Der Tag bleibt für immer geschlossen und man kann den dann nur noch lesen, aber nicht mehr beschreiben. Also sozusagen absichern den Tag. Und man kann hier auch dann natürlich diese Tags verbinden mit sogenannten Tasks. Da kann man dann verschiedene Sachen machen. Sei es jetzt Einstellungen vom Handy verändern, Programme starten oder auch an andere Programme weitergeben, ja, Telefonanrufe ausführen, eine Twitter-Nachricht schreiben und so weiter und so weiter. Alles das kann man eben initiieren, einfach durch Anhalten an einen entsprechenden Tag, den man eben dann zuvor festgelegt hat. Sehr, sehr interessant, finde ich. Und es ist auch möglich, hier mit der Pro-Edition Text zu recyceln sozusagen. Also wenn man Text hat, die beispielsweise gelockt sind oder irgendwelche andere Text read-only sind, da kann man nichts mehr draufschreiben. Aber man kann trotzdem in der internen Datenbank von dem Gerät, da werde ich nächste Woche auch noch ein anderes Programm dafür vorstellen. Da kann man in der internen Datenbank in der App dann festlegen, was dieser Tag denn machen soll, wenn der erkannt wird. Und dann entsprechend den Task oder die Sache ausführen, obwohl man den gar nicht mehr verändern kann. Also das heißt, jeder beliebige NFC-Tag kann man nutzen, um eine gewisse Funktion auszuführen. Was besonders interessant ist, in meinem Fall beispielsweise kann ich mit dem Tanktransponder, den kann ich ja nicht ändern und darf ich auch nicht ändern, geht aber auch nicht, klar, kann ich dann noch eine andere Funktion machen. Also ich kann damit tanken und gleichzeitig kann ich, weil der ja immer im Auto ist, dann kann ich dann zum Beispiel, wenn ich das Teil an das Handy halte, dann wird das Handy in den Automodus versetzt. Das heißt, entsprechend laut, Bluetooth an, und, was man eben so alles macht. Oder Kamera starten, spezielles Programm starten, etc., etc. Das alles, obwohl ich mit dem Tag, obwohl ich den Tag gar nicht weiter programmieren kann. Also, die Grundfunktionen sind kostenlos zu bekommen. Dann gibt es eine Pro-Version, die dann zu Buche schlägt für 2,99. Meiner Meinung nach super günstig, wenn ihr mich fragt, für die Funktion, die man dann auch hier machen kann. Eben wie gesagt, dieses weitere Benutzen, dieses Recycling sozusagen von Tags. Also schmeißt keinen NFC-Tag weg, wenn der noch funktioniert. Auch wenn der nicht programmierbar ist, egal. Ihr könnt damit Funktionen zuweisen. Super Geschichte, ganz tolle App, deswegen App der Woche NFC Tools und NFC Tools Pro Edition. Das war's dann wieder vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Unter Google Plus oben Uncast eingeben und schon findet ihr die Community. Dort könnt ihr dann alles loswerden. Oder ihr könnt auch direkt auf die Seite gehen und den Links folgen und auch dort weitere Informationen bekommen zu den Themen. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com, sonst landet ihr irgendwo anders da. Ja. Und auch hier möchte ich heute mal wieder das Intro und das Outro erwähnen, das hier von Zero Project gemacht wurde, der Künstler Zero Project. Der Titel heißt Infinity und der Track ist lizenziert in einer Creative Commons License 3.0 by SA. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.